lieber wieder richtig tanzen. Techno-Music mit ihr Fülle, jede Druck mal ohne Pille. Will man nicht auf Waffe tanzen, lieber wieder richtig tanzen. Techno-Music mit ihr Fülle, jede Druck mal ohne Pille.